Laut der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Dynam News hielt die südkoreanische Armee am 26. Mai auf dem koreanischen Ostmeer Leichtgeschoss-Schießübungen zum Angriff auf den Norden ab. Die Truppen gaben von See, Himmel und Boden aus auf die Seeziele angenommene militärische Objekte des Nordens in großer Menge Scharfschüsse. Wie die südkoreanische Armee behauptet, soll dies zur Verstärkung der Fähigkeit der gemeinsamen Operation und der Fähigkeit zur Anwendung der Taktiken nach Staffeln und des Waffensystems dienen.